Wir aber tut des Heilands Hand auch unter denen Toten Wunder scheint deine Seele gleich erstorben, dir Leib geschwächt und ganz verdorben. Doch wird uns Jesu Kraft bekannt. Ihr weist im Geist wie Schwachen den Leib gerecht.